Herr Bürgermeister! Ich muss nachtragen, dass ich etwa eine Viertelstunde bei den Verhandlungen nicht zugegen war. Ich habe da mit dem Landwirt Bentin gesprochen. Was Herr Oberinspektor Frerksen in dieser Zeit mit den Herren von der Regierung gesprochen hat, weiß ich natürlich nicht. Als ich wiederkam, stand er aber entschieden unter dem Eindruck, dass die Regierung ein besonders scharfes Vorgehen wünschte. Ich habe ihn nicht in Zweifel gelassen, dass meine Wünsche anders waren. Der Justizrat Streiter, der Verteidiger, genießt das Raunen im Saal. Er ahnt, was in manchen Köpfen vorgeht. Er hat ihn fallen lassen, der Garreis, den Frerksen, den verhassten Polizeibüttel, den roten Knecht. Ich stelle fest, dass der Oberinspektor Frerksen unter dem Eindruck stand, die Regierung wünsche ein besonders scharfes Vorgehen gegen die Bauern. Ob Herr Frerksen später nach dem Wunsch seines unmittelbaren Vorgesetzten Bürgermeister Garreis handelte oder nach dem der Regierung, das, meine Herren, können wir allein aus seinem Verhalten während der Demonstration folgern. Ihre Fragen sind erledigt, Herr Justizrat. Nein, nein, noch nicht. Herr Bürgermeister, ist Ihnen außer jener Besprechung noch eine Willenserklärung der Regierung zugegangen? Gott, das waren so viele Verhandlungen. Nicht Verhandlungen! Ich will Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Wurde Ihnen nicht ein Brief der Regierung zugestellt? Ein Geheimbefehl? Ja. Ja. Und was enthielt dieser Geheimbefehl? Enthielt er etwa nicht die Weisung, mit aller erdenklichen Schärfe gegen die Bauern vorzugehen? Ist die Frage zugelassen? An sich ja. Aber Sie müssen natürlich wissen, wie weit die Aussageerlaubnis der Regierung reicht. Ich bin der Ansicht, die Erlaubnis reicht nicht so weit. Es handelt sich um einen Geheimbefehl. Ich bin der gegenteiligen Ansicht. Das wird sich erklären lassen. Wir haben einen Vertreter hier im Saal. Er wird sich mit seiner Behörde sofort in Verbindung setzen. Die Verhandlung wird für eine Stunde unterbrochen. Du hast recht gehabt. Es war ja aufregender als Kino. Also, dieser Justizrat. Du, Elise, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss in die Setzerei. Diese dicke Sache muss heute noch in die Chronik. Mindestens 200 Exemplare im Straßenverkauf. Heute schlagen wir die Nachrichten. Heute mache ich mir eine Nummer bei Gebhardt. Also pass auf, zwei Überschriften. Die erste, sensationelle Wendung im Bauernprozess. Die zweite, Bürgermeister Garreis verweigert die Aussage. Hier mein Manuskript. Kannst du meine Klammer lesen? Endlich mal eine große Sache. Nach langer Zeit schlendern Garreis und Assessor Stein abends wieder einmal draußen über die Felder. Beide stecken in warmem Zeug und haben die Hände in die Taschen gestopft. Schwarzkrähen. Wissen Sie, was die kreischen? Der Winter kommt, der Winter kommt. Aber die Kuh haben wir jetzt schon vom Eis. Meinen Sie? Aber Steinchen, meine weitere Zeugenvernehmung aufgeschoben. Geheimbefehl. Tamborius wird schon wissen, wieso geheim. Der gibt mir nie die Genehmigung zur Aussage. Das ist alles reichlich mysteriös, finden Sie nicht? In ein, zwei Tagen ist Gras über die ganze Geschichte gewachsen. Die ersten Kartoffelschläge schon gerodet. Bisschen früh. Ich überlege eben. Etwas merkwürdig. Was denn? Der Justizrat. Dieser Herr Streiter. Der hat von dem Geheimbefehl gewusst. Hm. Aber woher und von wem?